Sowieso schon alle diskutieren, vielleicht miteinander zu diskutieren. Es gibt Saalmikrofone. Ihr müsst die Hand heben und dann kommt jemand und gibt euch ein Mikrofon. Vielleicht nochmal der ursprüngliche Plan war ja, dass wir gerne überlegen wollten, welche Forderungen hier eigentlich aufgestellt werden sollten, wie die Debatte hier sozusagen weitergetrieben werden kann, welche Maßnahmen es hierzulande brauchen könnte und was wir vielleicht von dem amerikanischen Beispiel lernen könnten, auch im Hinblick auf Definitionen davon, was eigentlich schwere Kriminalität ist, die bekämpft werden muss. Ich muss gerade mal kurz... Okay, ich habe jetzt zu schnell angefangen, der Übersetzer war noch gar nicht da. Genau, also auch im Hinblick darauf, was alle Referenten eigentlich jetzt gesagt haben, dass sozusagen erst die verdächtigen Personen da sind und dann der Verdacht sozusagen auf die jeweiligen Personen oder auf die Personengruppen dann zugeschnitten wird, dass das ein Teil des Systems ist. Das ist, wäre auch eine Diskussion, das ist immer sehr schwer zu verstehen, besonders für Polizeien oder Polizeiführung, weil es ja nun, das ist ja nun wirklich das Letzte, was mit einem Grundgesetz oder so zu vereinbaren ist. Die Erfahrung sieht aber so aus. Ich glaube, Martin Herrnkind nennt es Verdacht des Verdachts. Ja, ich würde gerne das Podium, das Auditorium, also das Publikum jetzt bitten um Wortmeldung. Ja, häufig wird ja argumentiert, wenn es um rassistisch motivierte Polizeigewalt geht, die Polizei ist auch nur ein Querschnitt der Bevölkerung und ist nicht mehr oder weniger rassistisch als alle anderen auch. Ich fürchte aber, es gibt da schon einen Unterschied und würde gerne noch mal was von den Referenten dazu hören, was sie denn denken, wie sich rassistisch motivierte Polizeigewalt, Racial Profiling, noch mal unterscheidet von, in Anführungszeichen, normaler rassistischer Gewalt. Und ich würde auch gerne Herrn Dr. Gambier fragen, welche Gegenmaßnahmen es in den USA gibt, um Racial Profiling erstens zu dokumentieren und zweitens, um dagegen vorzugehen. Ja, die beiden Sachen würde ich gerne wissen. Entschuldigung, also wir nehmen vielleicht drei Wortmeldungen und geben dann den Referenten die Möglichkeit zu antworten. Hi, I'm originally from the UK. I'm from London, so I thought it'd be okay if I spoke in English. I just wanted to say thank you for your contributions and to speak up about the Stephen Lawrence case. The really amazing thing that happened, sadly after his death, the Race Relations Act was amended, and that placed the duty on public institutions to prove that they were not being racist. And I think this is a unique thing. I've not heard of it anywhere else in the world, which is why I would say in the UK we are the example to follow and not the US. And I wanted to find out what the panel thought about whether that something could be similarly introduced into Germany as a sort of solution to racial profiling. Could we put an emphasis on the police or the institutions, the legal system, having to prove that they're not being racist? And if we could, how could this be displayed, seeing as it seems to be very unlikely that in Germany there'll ever be such a thing as ethnic monitoring? Wir beantworten die Fragen natürlich auch hoffentlich, wenn es nicht drei Fragen gibt. Ich sehe jetzt keine weitere Wortmeldung. Dann würde ich das zurück ans Podium geben und würde vielleicht der Reihenfolge wie erst gesprochen wurde, also zuerst Vikas, dann Columbus und dann dich bitten, zu den zwei Fragen was zu sagen. Thank you very much. All three of these are important and very interesting questions. I want to start with the first question posed up here right up front that asked, are the police possibly more racist or more biased, or do they possibly have higher levels of racial hostility? As a sociologist, I would say it's entirely possible, but I would say it is not because of the type of people who become police officers. It's not because the police tend to come from a certain class or group of people. I would look to certain studies done of American policing and argue that to whatever degree the police may be more biased than other groups in society, it's related to the nature of their work. I think to the writings of Egon Bittner, a sociologist who studied the police in the 1950s, 60s, and early 70s. And he pointed out that the police are a tainted occupation, that they come into contact with some of the most depraved, some of the most disgusting, and some of the most difficult to deal with human conduct. And it is believed that the police inevitably get dirty in this process. Furthermore, I look to the work of Jerome Skolnick, whose classic research, Justice Without Trial, and if you're looking for a piece of research on the American police that mirrors what I have said to you here today, that is a very good place to start. Jerome Skolnick argues that the police are frequently put on the front lines of racial and ethnic strife in the United States. Who was it who were called upon to stand up for the interests of white America during the civil rights movement? It was the police. Who was it who were asked to protect the power structure during the anti-war movement? It was the police. Who was it who was sent into the crumbling American inner cities after the economic transformation of the Reagan years left them really almost third world countries? It was the police. The police are, in many ways, the troops that are sent out to the front line to take the heat for the power structure, and that frequently puts them in a position of conflict with communities of color. And Jerome Skolnick very clearly argues that being placed in these relationships can breed anti-minority feelings. So to whatever degree the police may be more biased, and I would actually say that they are likely, I believe it's a characteristic related to their work. Would you like me to answer the other questions, or? Okay. I think we have. Ich bin nicht sicher, ob wir, also wenn jetzt die Frage zur sozusagen zur Zufriedenheit beantwortet worden ist, dann würde ich Columbus bitten, die zweite Frage zu beantworten, um sozusagen vielleicht Zeit zu sparen. I would like to answer the second question, which said that the crimes committed by the police, is it greater than the crimes committed by others? A crime is a crime, and is defined by the law. No one is above the law. Police is not above the law. And the sentence, the law specifies a specific sentence for or punishment for a particular crime. So if a policeman commits a crime that is committed by someone who is not a policeman, both of them are liable to the same punishment. That is one. But as to if your question is to allot blame to a policeman or to someone who is not a policeman, I should say more blame should be allotted to the policeman because, one, the policeman is the law enforcement agent. This is the understanding, general understanding of what a policeman is. They enforce the law. They know what the law is. Again, in the police academy, they are taught human rights. All the fundamental human rights are taught to the policemen. They know all these international conventions. For instance, the Convention on the Elimination of Racial Discrimination. Policemen know what it is. They know what racial discrimination is. If a policeman is placed before a court and a neo-Nazi supporter is placed before a court, and both of them committed the same crime, the neo-Nazi may not know the extent of the crime he or she committed, but the policeman knows. So this is the difference. But more blame should be allotted to the police than to someone who is not a policeman, because the police knows the rights from his right to the left and from his left to the right in terms of the law. Ja, ich fange mit der zweiten Frage an, und das ist ja, das ist richtig, dass aufgrund von Ermordung von Stephen Lawrence ist das passiert. Was ich eigentlich damit sagen wollte, ist, dass in Großbritannien ist das sogar von der höchsten Stelle akzeptiert. Diese Inquiry Commission, diese Untersuchungskommission, wurde von der britischen Regierung angenommen, und es gab viele Debatten darüber, aber es steht, dass die Polizei als Institution rassistisch ist. Also Rassismus als System existiert. Und das war nur mein Anliegen. Und ob wir jetzt von USA oder von Großbritannien lernen, ich denke, wir werden natürlich die Besten rauspicken, beste Erfahrungen rauspicken und versuchen, davon zu lernen. Und das ist jedem überlassen. Und nur ein Wort jetzt zum Schluss zur Polizei. Ich denke, ein großer Unterschied ist, neben das, was der Kollege Gambier gesagt hat, so Skolnik und anderen haben sehr viele Untersuchungen gemacht, ist, dass die Polizisten die Einzige sind, das ist als Gruppe Einzige sind in Deutschland, die Waffe tragen dürfen. Das heißt, sie dürfen auch eine Waffe auf meinen Kopf zielen. Sie dürfen auch schießen. Also diese Befugnis hat keiner. Keine andere Gruppe. Nicht, dass die Mitarbeiter in einem Arbeitsamt weniger institutionellen, also Opfer von weniger institutionellen Rassismus sehen. Aber sie können mich nicht in besonderen Fällen oder in gegebenen Fällen verletzen oder umbringen, also erschießen. Aber die Polizisten dürfen. Daher ist es natürlich erwartend, dass die Polizisten 10-mal aufmerksamer sind und dass mein Leben hängt von deren Entscheidungen. Und das ist sehr wichtig. Und das ist auch ein Stück unserer Arbeit. Also in unserer Arbeit bauen wir das auf, wie diese Menschen, die Opfer von Polizeigewalt werden, wie sie das bewältigen. Und das sehen wir auch, dass die Bewältigungsstruktur auch sehr viel anders sind. Das heißt, der Mensch, der von einem Rassextremen geschlagen oder misshandelt wird, hat mit sowohl mit dem Phänomen als auch mit dem Individuum eine Begegnung. Und das muss dieser Mensch bewältigen. Aber das Polizeiopfer muss mit der gesamten Institution, sogar mit dem Staat, auseinandersetzen und konfrontieren. Und seine Glaube an den Staat, Institution, ist erstmal zerstört. Das muss aufgebaut werden, wenn wir eine einigermaßen ordentliche Gesellschaft haben wollen. Danke. And now briefly, I'd like to address the question that was specifically addressed to me. What measures are being used in the United States to document and combat racial profiling? Really, I can reduce them down to two: training and surveillance. Training. This refers to a new common practice both with the police and in organizations across the gamut, from businesses to education. I speak specifically of something called diversity training. This takes a variety of different forms, but usually it is predicated on the idea that racism, or pardon me, prejudice and discrimination are rooted in ignorance. In essence, such training attempts to get people educated, get them past their ignorance, to show them the humanity of people from other backgrounds, from other races, from other nations. They also try to explain certain behavioral differences between groups. For example, one of the indicators of suspiciousness to police in America is someone carrying a lot of cash. If you're carrying several hundred dollars in cash, this can arouse the suspicions of police officers. However, when you look at certain immigrant populations, they carry a lot of cash because of a distrust of the banking system. And you need only a cursory understanding of banking in Central America to understand why and how this belief would come about. So these diversity training sessions are designed to overcome ignorance and to educate officers on the habits, culture of other groups. The second is surveillance, and that is where actually my expertise can come into play. For the most part, racial profiling in the United States has been equated with vehicle stops or small, perfunctory, minor stop interactions between people and the police. I say vehicle stops because that's what I've studied. The surveillance that I speak of takes the form of data collection. Roughly, I want to say the number now hits around 600 to 650 police departments in the United States have gathered some sort of data on common interactions of officers and civilians. In New York, for certain periods of time, every officer was required to record the vital statistics of anyone they subjected to a stop and frisk search on the street. A stop and frisk search is when an officer has some level of suspicion, like Mr. Basu discussed in several of his examples. Police are legally allowed, when they have a reasonable suspicion, to stop a person and pat them down to see if they're carrying any weapons. New York has gathered data on every stop and frisk search conducted by one of its officers. The department whom I did my research with collected data on every vehicle stop conducted by officers. The idea here is twofold. First, gather information as to what the officers are actually doing so that we can have a bigger picture of what's going on. The second idea is to let the officers know they're being watched. And ideally, that will prevent them from being overly discriminatory in their behavior. In terms of how well these actually work, I regret to say that in my opinion, they've almost been a complete failure. Training of police officers is notoriously ineffective. The vast majority of policing is learned in the field from other officers, and there is a general disrespect for outsiders attempting to tell the police how to do their job. The surveillance, the gathering of data, well, in some ways, when I say it didn't work, I mean it didn't stop discriminatory practices. In other words, the data actually showed us that they were still discriminating, even though they were being watched. And that is illuminating in and of itself, but I shall not go into the details of what the data tell us. Suffice it to say that I believe that it showed me evidence, pretty strong evidence of racial profiling. Ich habe eine Frage. Also, ich glaube, dass dieses Phänomen von der polizeilichen Brutalität ist ein weltweites Problem. Und ich bin immer erstaunt, wenn man darüber redet. Auch viele Leute hier in Deutschland, dass die Leute immer noch an ihre Polizei glauben. Ich glaube, das muss man schon versuchen, zwei Wege zu finden. Ein, die Erziehung zum Beispiel. Ich arbeite in einer Schule und das ist wahnsinnig, wie die Kinder noch über diese Polizei denken. Das ist ein Punkt, der sehr wichtig ist. Zweiter Punkt ist auch, als wir in Genova waren, wo sogar die Journalisten geschlagen worden von der Polizei, sogar niedergetrampelt sind, haben sie kaum darüber geredet. Wenn man eher zu einem Anwalt geht, der Anwalt sagt dir direkt, du hast keine Chance, wenn du gegen die Polizei gehst. Also das ist schon ein Phänomen. Und ich glaube, muss man auch echt sein, wer schützt uns von der Gewalt der Polizei? Vielleicht wäre dieses Slogan überall zu schreiben und überall zu sagen, jede Bürger und Bürgerin, ob in den USA oder bei Ihnen da oder in Deutschland, Frankreich oder überall, dass sie das langsam bewusst sind. Und ich finde das sehr korrekt, wenn die Leute nicht mehr dieses Vertrauen bekommen. Also meine Frage ist nicht, eine Lösung gibt leider nicht. Und wir müssen klar sein, es gibt keine eine Lösung. Und ich bin Abu Jamal, wenn er sagt, dass die Gesetze wie Luftballons sind, sie sind nichts für uns. Ich bin auch mit ihm, das stimmt auch. Und in Deutschland gibt es auch einen Fall auch von Uri Cello, die gestorben, verbrannt ist in einer Zelle und ihr auch wieder die Polizei frei. Und das ist, was ich meine. Also eine Zeit, das stimmt, wir müssen mit diesen sogenannten Gesetzen, diese Gesetze sind nicht für mich geschrieben, sie sind nicht für meinen Bruder, die schwarz sind oder Muslim, sie sind nicht für uns geschrieben. Aber die andere Art und Weise, was wir vielleicht, das ist vielleicht die Möglichkeit wäre, das ist eine Frage, ob ihr auch denkt, dass wir also auch in dieser Erziehung, in diese mit den Leuten, weil ich glaube, wenn die Leute, die normale Bürger, langsam in Bewusstsein kommen, dass ihre Polizei nicht die schützt, dann vielleicht haben wir etwas erreicht. Ich wollte ganz gerne sagen, was mir so durch den Kopf geht, während ich jetzt hier zugehört habe. Ich denke, wir sind hier bei der Problematik rassistische Gewalt durch die Polizei, sprich rassistische Gewalt durch Staatssicherheitskräfte, heißt es ja letztendlich, mit einer Schnittstelle von verschiedenen Problemen konfrontiert. Das eine ist, was Biblab, glaube ich, vorhin auch schon angesprochen hat, dass es staatliche Macht ist, die ausgeübt wird. Das heißt, wenn man staatliche Macht heißt immer zum Schutz des Staates und seiner Organe und zum Schutz des Status quo und damit natürlich auch des Rassismus, der alltäglich herrscht hier. Wenn man dagegen vorgehen will mit strafrechtlichen Mitteln, hat man das Problem, man muss es ihnen beweisen, nachweisen und insbesondere Motivation nachweisen, aber auch Taten, was nicht nur hier in Deutschland, sondern überall eigentlich zu dem Problem führt, dass staatliche Sicherheitskräfte ungefähr nie mit strafrechtlichen Mitteln zur Rechenschaft gezogen werden können. Ich habe lange in der Türkei im Kampf gegen Folter gearbeitet, da hatten wir das gleiche Problem. Ich denke, und das Problem ist, dass viele Menschen, die betroffen sind, denken, es hat ja sowieso keinen Sinn. Das hat da hinten der Redebeitrag vorhin auch gesagt. Es hat ja keinen Sinn. und dass sie schweigen. Und während ich zugehört habe, habe ich gedacht, es wäre vielleicht eine Möglichkeit, die Leute immer also aufzurufen, sich trotzdem zu melden, weil es gibt so eine Art, sagen wir mal, Beweislastumkehr. Das heißt, der erste Anschein sagt, es muss rassistisch gewesen sein, kann gar nicht anders. Es gibt beim Internationalen Strafgerichtshof, wo Menschenrechtsverbrechen abgeurteilt werden können, das Problem, dass die im Detail nicht bewiesen werden können, aber die haben ein Prinzip dort, das heißt, wenn aus einer bestimmten Gegend ganz viele Leute kommen und ähnliche Vorfälle berichten, ist das der erste Anschein Beweis dafür, dass das da wohl passiert ist. Wenn wir hier konfrontiert sind mit Politikern, die sagen, ah naja, das sind alles, das sind Einzelfälle, das hat keine, das ist nicht institutionell, das hat kein System, dann könnte man versuchen, eine Kampagne zu starten, zu sagen, wir drehen das um, man muss es dem Einzelnen nicht nachweisen, wenn es in bestimmten Gegenden gehäuft vorkommt, dann ist das der erste Anschein dafür, dass es sehr wohl so ist. Und dass man Kampagnen macht, dass die Menschen doch wieder sich viel mehr melden müssen, auch wenn sie nicht dazu, wenn es nicht dazu führt, dass strafrechtlich die vor dem Strafgericht verurteilt werden. Um so eine Akzeptanz zu schaffen dafür, dass gesagt wird, ja, wenn der Anschein da ist, dann muss das wohl so sein. Und insbesondere in diesem Land hier in Deutschland mit der Geschichte, die sind immer ungeheuer angepiekt, wenn man sowas sagt, weil ihr Bild im Ausland ihnen doch relativ wichtig ist. Und ich denke, das ist vielleicht eine Möglichkeit, weg von diesem strafrechtlichen Denken zu kommen und den Leuten zu sagen, es ist so wichtig. Weil ich weiß von vielen aus meinem persönlichen Umfeld, was das wahnsinnig viel passiert, was wir alles überhaupt nicht wissen eigentlich. Also eure Arbeit, denke ich, ist ungeheuer wichtig, die ihr macht, dokumentieren. Ich habe eine Frage, die wahrscheinlich zu den letzten Kommentar dazufügen kann. Ich würde gerne wissen, was die Rolle der Medien spielt. Erstmal ein kleiner Kommentar von meiner Seite. Ist es, wenn ich hier in Deutschland abends im Fernsehen anschalte, gibt es verschiedene Programme aus der USA, wo Leute gejagt wird. Es ist oftmals ein schwarzer Mann. Und ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, nach dem Stephen Lawrence Case in London, dass mehr und mehr Reportagen darum gingen, versteckte Kameras bei Polizeiausbildung und so weiter, dass das dazu geführt hat, dass auch in der Gesellschaft irgendwas angekommen ist. Und jetzt, ich denke, meiner Meinung nach, da liegt auch eine Verantwortung bei den Medien, weil die auch für, so wie BibelLab das auch angedeutet hat, mit dem Fall jetzt in Süddeutschland, dass die Medien auch diese sozialen Konstrukten kommunizieren, würde ich auch dann fragen, was ist dann die Rolle der Medien und was kann die Medien tun? Was hat es in USA oder auch in Bratislava getan bis jetzt, um Racial Profiling zu thematisieren, zu monitoren oder auch sogar zu bekämpfen? Ich kann hier nur wiederholen, was zwei kanadische Wissenschaftlerinnen in dem Buch Racial Profiling, Henry und Tutter, geschrieben haben. Die sagen, so wie du jetzt auch vorgeschlagen hast, die sagen, diese Erzählung, also zu uns zu tragen oder an wen auch immer, ihre Geschichte ist nicht nur, weil sie strafrechtlich verfolgt werden können, sondern auch eine Art, ein Widerstand. Das ist ein Widerstand, es ist eine Möglichkeit, mit dem Fall umzugehen, mit dieser Erniedrigung, mit dieser körperlichen, Beeinträchtigung, mit all dem umzugehen. Es ist wichtig, dass die Geschichte erzählen. Und die Geschichte, deren Geschichte, ist die einzige Möglichkeit, die in der Gesellschaft herrschende weiße Geschichte zu konfrontieren. Die weiße Geschichte ist, das sind die Menschen, die potenziell kriminell sind. Die haben keine Möglichkeit in der Gesellschaft, sich zu behaupten. Das ist möglich durch ihre Geschichte. Das ist das eine und ich denke, das ist wichtig und wir versuchen mindestens, alles zu dokumentieren. Ich glaube, COP hat versucht, immer alle diese Fälle, die wir selbst betreuen, beziehungsweise auch hören von anderen, auf unseren Chronik weiterzutragen. Man kann das auch immer wieder nachlesen, www.kop-berlin.de. Das kann man nachlesen und wir würden uns wünschen, wenn auch verschiedene Organisationen und Beratungsstellen und auch Anwältinnen und Anwälte uns ihre Erfahrungen dann weitergeben, würden wir uns freuen. Und ich denke, Medien ist ja, das Problem ist, dass Medien auch in diesem Spektrum arbeitet, also diese ganze rassistische Spektrum. Und das Wichtigste, was sie oder häufigste, was sie immer wieder transportieren, ist die Geschichte, was ich vor auch einiger Zeit, jetzt vielleicht vor 2 Wochen, gelesen habe über häusliche Gewalt. Ein Artikel über häusliche Gewalt allgemein, nicht über einen Fall. Und da wird 2 Namen benutzt. Das Opfer heißt Melanie. Der Schreiber, also die geschrieben hat, sagt, die sind gedachte Name, keine richtige Name, veränderte Name, Melanie, und der Täter heißt Fuad. Und das transportiert bestimmtes Bild, bestimmte Assoziationen. Und davon müssen sie wegkommen. Das Opfer ist nicht immer Melanie und die Täter sind nicht immer Fuad. Das muss in die Gesellschaft kommen, ankommen. Und das vielleicht schaffen wir irgendwann mal auch Medien, also meine ich jetzt Journalisten, so weit, dass sie dann lernen, dass es bestimmte Assoziationen produziert wird durch ihr Anliegen. Danke. Hallo? Sorry. I just wanted to add to the examples to racial profiling, but I'm coming from an asylum seeker's perspective and how some of us feel about that. We have the example of, we feel that in many cases, you know, they talked about the structural aspect that the police are ideologically driven. We have example, which we feel relate also to how the laws have been established that carry this ideological racial profiling strategy. An example is the law of movement restriction. We had a situation where we, from an asylum seeker's perspective, a petition was done to the highest authority in the country, and the highest authority in the country actually argued that when the asylum seekers said it was apartheid on asylum seekers, the Bundestag said it cannot be apartheid because not all asylum seekers are black. But we have a situation where the experience of this law is asylum seekers who are white or who feel white or who are black cannot hide under this law. So the police, knowing that the vast majority of the society being white, you know, just goes straight to the black asylum seeker and controls them on the premise that these people are actually prohibited from moving. But you, on the other hand, you see that even those who see themselves white will even tell you that they can hide and that they're in a better position. So it's just one example. Keine weiteren Fragen. Ja, ich habe noch eine. Ich lese hier Polizeigewalt. Ich habe glücklicherweise, ich bin in den Niederlanden aufgewachsen. Ich wohne hier jetzt 10 Jahre. deswegen mein Akzent. Ich habe noch keine negative Erfahrungen persönlich mit deutschen Polizisten oder mit niederländischen Polizisten. Wohl negative Erfahrungen, denn jetzt kriege ich so ein Gefühl hier, dass es nur unter weißen Menschen Rassismus gibt. Ich habe andere Erfahrungen. Mein Leben in Deutschland ist eigentlich mehr kaputt gemacht worden von meinen eigenen Leuten, Leute, die so aussehen wie ich. Türken, die mich Neger nennen, Afrikaner, an wem die ich habe versucht zu erreichen, die mich im Nachhinein verraten an Chefs, an Direktoren. Wie geht man damit um? Wie erreicht man solche Leute? Und das ist genau, was ich denke, dass der Herr da sagen wollte. Ich denke vielleicht via Medien. Aber das ist auch ein ganz großes Problem, das Unterschied, mein Gefühl nach, zwischen Holland und Deutschland ist nämlich so, dass wir in Holland als verschiedene Rassen mehr gemeinsam miteinander leben, während in Deutschland gibt es mehr Gruppen, die einander einfach verraten. Und wie geht man damit um? Ich glaube, das ist ein Thema, was eigentlich noch mal eine andere Veranstaltung brauchte, weil ich denke, dass dieses ganze Problem irgendwie gibt es jetzt, wie nennen wir das, wenn jetzt irgendwie türkische Leute gegen schwarze Leute auch schon seit vielen Jahren natürlich bekannt vorgehen, nennen wir das Rassismus oder was ist das eigentlich und wie dürfen wir das sprechen und wie sprechen wir das, in welchem Rahmen sollte es diskutiert werden, ist aber, glaube ich, wirklich nochmal ein anderes Thema, weil natürlich, denke ich, was glaube ich zusammenpasst, ich antworte jetzt einfach mal, weil ich möchte auch gerne ein Schlusswort sprechen. Was, glaube ich, zusammenpasst, ist schon, dass natürlich nicht nur Polizisten irgendwie einer Gesellschaft ausgesetzt ist, die strukturell rassistisch ist und die gleichen Stereotype natürlich auch nicht nur in Polizistengehirnen und in Polizeistrukturen gegossen darüber sind, sondern dass die natürlich weit verbreitet sind. Wir haben jetzt definitiv keine Zeit mehr, um noch größere Forderungen zu machen. Was ich aber hier heute Abend rausgehört habe, ist, dass Dokumentation eine gute Sache ist und sei es um sozusagen dahin zu kommen, eine Beweislast umzukehren. Das wäre, glaube ich, irgendwie ein großartiger Erfolg, den ich wahrscheinlich noch nicht morgen sehe, aber vielleicht im nächsten Jahr. Ich würde gerne auch noch was dazu sagen zu dem Vertrauen und warum machen wir eigentlich diese Polizei so zum Thema, der wir ja sowieso misstrauen sollten. Das ist, glaube ich, eine sehr privilegierte Position, das so sagen zu können, weil dieser Kontakt mit der Polizei, den kann man sich nicht wirklich aussuchen. Und die sozusagen nicht alle Leute, die von diesen Maßnahmen betroffen sind, sind politisch so geschult, dass sie wissen, wie sie Polizeien einzuordnen haben. Deswegen denke ich, werden wir nicht drum herum kommen, beides zu tun, sozusagen das Misstrauen gegen die Polizei mit Fakten zu belegen. Und rufe dazu natürlich auf, dass sozusagen relativ viele Leute die Berichte sammeln. Im besten Falle wäre es natürlich, wenn sich Bewegungen zusammentun und dieses Thema mitbehandeln, im größeren Rahmen als immer nur so einzelfallbezogen. Das ist das, was ich zu sagen habe. Ich könnte euch jedem noch eine Minute geben. Hi. No, I think, sorry, I'll have to maybe intervene a bit because of the statement the black man there said about the issue on racism. I think he's completely wrong, and that I think he knows that in this country, if you're black, I mean in a general sense, to call you nigger. And he would not tell me he doesn't know that.